schunkeln. Schuck. Außer Fanclub. Ich bin abends los. Das ist nicht famos. Denn woher krieg ich bloß zum Leben das viele muss? Naja, was macht man da los, ja? Und ich werd nie wieder arbeiten gehen, an der Maschine stehen oder zum Chef hochgehen. Und ich werd nie wieder arbeiten gehen, an der Maschine stehen, zum Chef hochgehen. Internationale Konkurrenz und multinationaler Wettbewerb nötigen in zunehmendem Maße Arbeitgeber und Unternehmer zu Arbeitsplatzrationalisierung und großzügigen Arbeitsplatzfreistellungen auch in der Bundesrepublik Deutschland. Notgedrungen steigt in unserem sozialen Wohlfahrtsstaat die Zahl der zeitweilig oder dauernd Unbeschäftigten. Wenn ihr das Lied nicht als Zugabe singen wollt, dann singen wir es jetzt. Ha, ha, ha, ha. Und ich werd nie wieder arbeiten gehen, an der Maschine stehen oder zum Chef hochgehen. Und ich werd nie wieder arbeiten gehen, an der Maschine stehen. Arbeit macht das Leben süß. Ich bin arbeitslos, arbeitslos, ist ein schweres Los. Ich bin arbeitslos, arbeitslos, ist ein schweres Los. Ich werd nie wieder. Thank you. schon bei Ihnen Bier.